Mich haben sie in so einen Getränkemarkt geschickt, muss das Leergut entgegennehmen. Stehe ich immer so völlig verpeilt da, stehe ich immer so völlig verpeilt da, stehe ich immer so völlig verpeilt da, völlig verpeilt, völlig verpeilt, völlig verpeilt, verpeilt, völlig verpeilt, völlig verpeilt, völlig verpeilt, verpeilt, völlig verpeilt, völlig verpeilt, völlig verpeilt, Cyborg.